Gründer des Nordwestdeutschen Rundfunks, geboren 1899, gestorben 1992 im Alter von 93 Jahren, war in den 20er Jahren Mitarbeiter der berühmten Zeitschrift Die Weltbühne unter ihren Leitern Siegfried Jakobson, Kurt Tucholsky und Karl von Ossietzky. Die Geschichte und die Geschicke der Zeitschrift hat Eggebrecht in seinem Rundfunkfeature beschrieben, das wir aus Anlass seines 95. Geburtstags noch einmal zu Gehör bringen. Auf dem Tisch neben uns liegt ein kleines Heft in blassrotem Umschlag. Das zerlesene, vergilbte Exemplar einer alten Zeitschrift. Das Titelblatt? Die Weltbühne. Wochenschrift für Politik, Kunst, Wirtschaft. Begründet von Siegfried Jakobson. Unter Mitarbeit von Kurt Tucholsky. Geleitet von Karl von Ossietzky. Es ist die Ausgabe vom 14. Februar 1933. Seit 2 Wochen ist Hitler an der Macht. Noch 4 Nummern der Zeitschrift können herauskommen. Am 7. März wird die Redaktion polizeilich geschlossen, das Blatt verboten. Im 29. Jahr seines Bestehens. Am 7. September 1905 erschien es zum ersten Mal. Damals hieß es anders. Die Schaubühne. Herausgeber und verantwortlicher Redakteur Siegfried Jakobson. Die Titeländerung verrät schon etwas von einer langen Entwicklung, die auch durch jene 3 Namen repräsentiert wird: Jakobson, Tucholsky, Ossietzky. Sehen wir uns zunächst dieses eine Heft genauer an. Format 14 zu 21 Zentimeter. Umfang 32 Seiten. Etwa das war üblich. Allenfalls einmal 40. Gedruckt auf billigem Holzpapier bei Edmund Stein in Potsdam. Sehr wenige Inserate. Die Auflage bis zum Ersten Weltkrieg um die 1200 Stück. Später das Zehnfache. Doch über 17.000 kam die Weltbühne niemals hinaus. Eine kleine Zeitschrift, ein Blättchen, so nannte es sein Schöpfer, so sprachen auch die Mitarbeiter davon. Doch diese kleine Weltbühne hatte einmal einen gewissen Einfluss auf das, was auf der großen Bühne der Welt geschah, zumindest der Deutschen. Das ist noch heute, nach Jahrzehnten, nicht ganz vergessen. Die Zeitschrift wurde fast zu einer Legende. Und wie das so geht, wird manches übertrieben, manches missdeutet. Auch davon wird zu sprechen sein, wenn wir hier in großen Umrissen die Historie des Blattes schildern. An deren Beginn stand ein kleiner Skandal, das Ende war eine Tragödie, Teil der großen deutschen Katastrophe. So fing es an. 1904 war der erst 25-jährige Siegfried Jakobson ein schon angesehener Berliner Theaterkritiker. Er schrieb in der linksliberalen Welt am Montag. Deren Chef Helmut von Gerlach, gewesener preußischer Beamter, nun Pazifist und Demokrat, förderte den jungen, hochgebildeten Mitarbeiter, der seine Aufgabe nicht nur ästhetisch, sondern gesellschaftskritisch verstand. Er focht für Hauptmann, Wedekind, Sternheim, für alle, die Kaiser Wilhelm II. Als Vertreter einer Gossenkunst verdammte. Er sah im Theater nicht nur die moralische Anstalt wie Schiller, sondern ausdrücklich auch eine soziale Arena. Später einmal hat er diesen Standpunkt so formuliert. Ich glaube, dass die Dinge der Kunst gar nicht zu überschätzen sind. Es ist meine Überzeugung, dass es mit unserer Politik, dem öffentlichen Leben, dem Verkehr der Menschen in dem Maße besser wird, wie das Theater, das ich meine, an Boden gewinnt. Solch ein erklärter Rebell gegen das vorwiegend genießerische, unverbindliche Kulturleben jener Zeit war natürlich unbeliebt. Welch hämisches Vergnügen für die Gegner, als ihm Folgendes zustieß. In ein hastig unter Termindruck geschriebenes Referat fügte Jakobson ganze Sätze ein, die nahezu wörtlich schon ein anderer hatte drucken lassen. Von allen Seiten fiel man über den Plagiator her, erschien erledigt. Doch dann traten gewichtige Fürsprecher auf. So erklärte der berühmte Psychologe C.G. Jung, der scheinbare geistige Diebstahl sei keiner. Ein ungewöhnliches Gedächtnis habe schon ganz anderen Leuten einen Streich gespielt, beispielsweise Friedrich Nietzsche. Das Phänomen sei als Kryptomnesie medizinisch durchaus bekannt. Die Wogen glätteten sich. Doch Jacobson gab gegen Gerlachs Protest seine Mitarbeit auf und ging auf Reisen. Mit bekannten Autoren wie Schnitzler und Hofmannsthal nahm er Fühlung auf. Auch mit Alfred Polgar, dem jungen Meister der scharf geschliffenen Sprache, einem Manne ganz nach Jacobsons Herzen. Das missliche Erlebnis wurde zur Wende seines Lebens, zum Anstoß, sich selbstständig zu machen. Mit geringen Mitteln schuf er sich ein eigenes Forum, die Schaubühne. Dort trat er noch entschiedener ein für ein Drama mit geistigem Anspruch gegen das Geschäftstheater, vor allem gegen das hohle Pathos der Hofbühnen. Seine Kritiken sammelte er jeweils in einem Band, das Jahr der Bühne. Diese Annalen haben noch nach einem halben Jahrhundert Gewicht, als bleibende Zeugnisse der Theatergeschichte. Für Jacobsons unbedingte geistige Redlichkeit zwei Beispiele. Lange begleitete er den Weg Max Reinhardts, des führenden Theatermannes der Zeit, zustimmend, ja begeistert. Als er erkannte, dass der große Zauberer mehr und mehr einem äußerlichen Pomp anheimfiel, der Aura der wilhelminischen Ära, wie Jacobson einmal formulierte, da zauste er ihn arg, ohne sich je ganz von ihm abzuwenden. Ähnlich entwickelte sich das Verhältnis zu Gerhard Hauptmann, dessen Wendung vom saftigen Naturalismus zu romantischen Märchenspielen Jacobson zuwider war. Aus dieser Abneigung heraus verriss er dann auch die Berliner Tragikomödie Die Ratten nach der Uraufführung. 5 Jahre später korrigierte er sich. Dieses neue Referat beginnt mit den Sätzen: Kritik ist Selbstkritik. Warum bin ich vor diesen Ratten durchgefallen? Dann folgt eine gründliche, nun viel gerechtere Betrachtung. Welcher Kunstpapst wäre je so mit sich selber umgegangen? Bezeichnend war, dass die Schaubühne den verderblichen Einfluss Richard Wagners bekämpfte. Früher als anderswo wurde hier der Zusammenhang zwischen Zeitgeist und Zeitgeschichte gesehen. Vor allem aber entfaltete sich in jenen Jahren Jacobsons eigentliche Berufung. Er hatte die Gabe, in anderen den Geist zu wecken und zu ermutigen. Er war etwas sehr Seltenes, ein produktiver, fast darf man sagen, ein genialer Redakteur. Dabei kam dreierlei zusammen. Eine angeborene Liebe zu klarem, kräftigem Deutsch, geschult am Vorbild des bedeutenden Sprachphilosophen Fritz Mautner. Dann eine starke pädagogische Ader. Nicht die kleinste Flüchtigkeit ließ er seinen Mitarbeitern durchgehen, auch den prominentesten nicht. Und drittens war Jacobson unermüdlich im Aufspüren neuer Talente. Die wichtigste Entdeckung gelang ihm 1913. Am 9. Januar erschien erstmals ein Beitrag des blutjungen Juristen Kurt Tucholsky. Bald war der vielseitig Begabte in fast jeder Nummer vertreten, oft schon mehrfach. Damit sich der Name nicht wiederholte, wurden die nachmals so berühmten Pseudonyme erfunden: Peter Panther, Theobald Tiger, Kaspar Hauser, Ignaz Wrobel. Sie wurden nie willkürlich gewählt. Jedes kennzeichnete eine Wesensseite des Autors. Bald stand Tucholsky zu dem 9 Jahre älteren Herausgeber wie ein Sohn zum Vater. Doch war der Einfluss gegenseitig. Es lässt sich annehmen, dass Tucholsky Anteil daran hatte, wenn nun öfter politische Themen im Blatt behandelt wurden. Mit Sorge wurde die riskante Politik des kaiserlichen Regimes kommentiert. Sympathie mit der Sozialdemokratie wurde nicht verhehlt, die damals als Versöhnerin von Macht und Geist erscheinen mochte und als entschieden kriegsfeindlich galt. Doch solche Illusionen brachen am 1. August 1914 jäh zusammen. Jacobson befand sich auf Sylt. Dort verbrachte er ganze Monate, redigierte sein Blatt aus der Ferne. Denn der geborene Berliner sehnte sich zeitlebens nach ländlicher Stille, die er in Kampen fand. Das damals völlig abgelegene Fischerdorf kannten außer ihm nur ein paar Künstler, so Albert Bassermann, einer der wenigen Theaterleute, mit denen Jacobson befreundet war. Er war durch den Kriegsausbruch tief verstört, während fast das ganze Volk im Begeisterungstaumel raste. Rasch fasste er sich. Schon in den ersten Kriegstagen schrieb er unmissverständlich: Die Kunst wurde ermordet. Menschenopfer fallen unerhört. Ich will das Marschgedröhn der blitzblank eingekleideten Verteidiger nicht mehr hören. Das ärgste Mittelgut in geistiger Beziehung kommt hoch. Kein Wunder, dass die Militärzensur bald auf die Zeitschrift aufmerksam wurde. Gegen ihren Rotstift suchten sich Redaktion und Mitarbeiter zu tarnen. Mancher tat dabei des Guten oder Unguten zu viel. So Robert Breuer, der unter dem Pseudonym Germanicus zeitweise patriotische, ja annexionistische Töne anschlug. Am Kriegsende trennte sich dann Jakobsohn von ihm. Andere aber traten jetzt schon für Vernunft und Humanität offen ein. Vor allem seit 1915 Kurt Hiller. Ein streitbarer Geist, ein Mann mit hohem ethischen Anspruch. Ein paar Jahre jünger als Jakobsohn, mit dem er sich später zeitweise überwarf, dann wieder aussöhnte. Hiller proklamierte den Aktivismus einer geistigen Elite mit dem Ziel einer sozialistisch, aber nicht marxistisch geordneten Gesellschaft. Er nannte das auch Logokratie. Mit diesem militanten Idealismus war er ein ungemein anregender Außenseiter und blieb es, solange die Weltbühne bestand. Über Jakobsohn hat er in späteren Jahren gesagt: Er verstand alles von Theater, viel von Literatur und nichts von Politik. Ein überspitztes Urteil, das Kurt Hiller selbst an anderer Stelle so eingeschränkt hat. Dieser Unpolitiker war, durch Instinkt und durch redaktorischen, regisseurhaften Enthusiasmus, der berufene Leiter einer politischen Wochenschrift. Paradox, aber wahr. Das trifft den Mann genau. Jakobsohn erlebte während des Krieges eine tiefe Wandlung. Während er selbst sich zunächst ganz auf seine Kritikertätigkeit zurückzog, druckte er immer häufiger Beiträge von Kriegsgegnern. Im Sommer 1917 wurde in der Weltbühne die Friedensresolution der Reichstagsmehrheit lebhaft begrüßt. Dann, am 4. April 1918, änderte das Blatt seinen Namen. Aus der Schaubühne wurde die Weltbühne. Das war ein Programm. Bekenntnis zur Einheit der ganzen Welt, auch der noch gegnerischen, und Absage an jeglichen Nationalismus. Doch weder damals noch später legte sich die Weltbühne auf irgendeine Parteilinie fest. Sie wollte selbstständig bleiben, auch gegenüber solchen Richtungen, die auf Unterstützung des Blattes rechneten. Dort aber wollte man differenzieren. Ein Charakteristikum der Weltbühne: sie trat oft für Minderheiten ein, auch für solche, mit denen sie nichts verband, sobald es galt, Ungerechtigkeit abzuwehren. Dergleichen macht unbeliebt. Und es hat dem Blatt mancherlei Feindschaft und Missdeutung eingebracht. Bis heute. Immer eindeutiger wird das pazifistische Engagement. Zumal bei Tucholsky, der als Soldat im Baltikum in Rumänien steht und erstaunlich herausfordernde Beiträge in Vers und Prosa schickt. Zum 4. Jahrestag des Kriegsbeginns erscheint von ihm eine grimmige Parodie biblischer Verkündigungen, aus der wir einige Zeilen zitieren. Herr Krieg, du bist unsere Zuflucht für und für, der du die anderen Menschen lässest sterben und sprichst: Hinweg, Menschenkinder. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, und sie sind zum Glück wie ein Schlaf, gleich wie ein Gras, das doch bald welk wird. Denn ihre Missetaten stellest du vor dich, ihre Sünden ins Licht vor deinem Angesicht. Ihr Leben währet 20 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 25. Und wenn's köstlich gewesen ist, so ist es schnell dahingefahren, als flögen sie davon. Lehre sie bedenken, dass sie sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre sie bedenken, auf dass wir klug werden. In diesen nüchternen Worten steckt ein wenig Hoffnung und viel Skepsis. Genau das wird die Haltung der Weltbühne bleiben. Das macht schon jetzt ihre Eigenart aus, da die alte, morsche Welt zusammenbricht. Man gibt sich keinen Illusionen hin über das, was kommen wird. Tucholsky erlaubt sich nur ein einziges Mal so etwas wie einen Aufschrei der Erlösung, genau eine Woche vor dem Waffenstillstand, in dem Gedicht »Nationale Verteidigung«. Das passt euch so. Ihr grölt und brüllt von Friedensdemokraten. In dicken Phrasenrauch gehüllt ruft ihr nach mehr Soldaten Obristenfrauen schreien und krähen mit euch, Marsch, Marsch nach Flandern. Es sollen dorthin sterben gehen, die anderen, die anderen. Die Zeit ist aus. Die anderen stehen und recken ihre Glieder, so lang geduckt, und nunmehr sehen sie sich als Menschen wieder. Der Friede kommt. Und ist er hier, dann kommt das Heimwärtswandern. Die Zeit ist aus. Jetzt kommen wir, die anderen, die anderen. Aber die anderen kamen nie zum Zuge. Die alte Zeit trat ab. Der Kaiser floh nach Holland. Von einem Fenster des Reichstags aus proklamierte Philipp Scheidemann die Republik, zum Entsetzen seines sozialdemokratischen Parteifreundes Ebert, der alsbald den Vorsitz der provisorischen Regierung übernahm, der Volksbeauftragten. Im folgenden Jahr sollte er der erste Präsident der Republik werden. Die Masse des Volkes stand gleichgültig beiseite. Die Menschen waren froh, dass es keinen Krieg mehr gab. Niemand war begeistert. Es hatte in Wahrheit keine Revolution stattgefunden. Der neue Staat war durch den Zusammenbruch des alten gleichsam zufällig entstanden. Über den kommenden schweren Frieden machte sich kaum jemand Illusionen seit den harten Waffenstillstandsbedingungen. Und die ungeliebte Republik geriet beinahe sofort in tödliche Gefahren. Gegen die, wie man rückblickend wohl objektiv sagen muss, überschätzte Bedrohung durch die kommunistischen Spartakisten riefen Ebert und sein Militärfachmann Noske die intakt gebliebenen Teile der alten Armee zu Hilfe. Außerdem förderten sie die Aufstellung von Freikorps. Deren kaisertreue Offiziere verachteten die Demokratie. Liebknecht, Luxemburg und viele Linke, auch sozialdemokratische Politiker, wurden brutal ermordet. Bis zur Bildung einer offiziellen Armee, der Reichswehr, stellte das legalisierte Freischärlertum die einzige reale Macht im Lande dar. Im Frühjahr 1920 glückte diesen Abenteurern unter Führung von Kapp und Lüttwitz um ein Haar ein Putsch. Er scheiterte, nachdem die Regierung schon geflüchtet war, am Generalstreik der Gewerkschaften. Doch die gerade noch gerettete Demokratie schlug keine Wurzeln. Sie wurde als etwas Vorläufiges hingenommen. Es stimmte schon, was Tucholsky ein Jahr später so ausdrückte. Wir haben feste Monarchistenreihen und dann im Reichstag den Gesangverein und so viel kluge Männer in der Politik. Zufällig keinen Rex und keine Republik. Seit die Weltbühne politisch hervortrat, wurde ihr von den Gegnern vorgeworfen, sie könne nur verneinen, mäkeln, schlecht machen. Darauf gab Tucholsky, diesmal bezeichnenderweise unter seinem vollen Namen, schon im März 1919 eine umfassende Antwort unter der Überschrift »Wir Negativen«. Es wird uns der Vorwurf gemacht, wir sagten zu allem Nein und seien nicht positiv genug. Es sind eigentlich immer dieselben Leute, die in diesem Blatt zu Worte kommen, und es mag einmal gesagt werden, wie sehr wir alle innerlich zusammenstimmen, obwohl wir uns kaum kennen. Es existieren Nummern dieser Zeitschrift, die in einer langen Redaktionssitzung entstanden zu sein scheinen, und doch hat der Herausgeber Mutterseelen allein gewaltet. Es scheint mir also der Vorwurf, wir seien negativ, geistig unabhängige und voneinander nicht beeinflusste Männer zu treffen. Sind wir es denn wirklich? Ich will einmal die Schubladen unseres deutschen Schrankes aufmachen und sehen, was darinnen liegt. Die Revolution. Wenn Revolution nur Zusammenbruch bedeutet, dann war das eine. Aber man darf nicht erwarten, dass die Trümmer anders aussehen als das alte Gebäude. Der Bürger. Das ist eine geistige Klassifizierung. Man ist Bürger durch Anlage, nicht durch Geburt und am allerwenigsten durch Beruf. Dieses deutsche Bürgertum ist antidemokratisch. Und das ist der Kernpunkt alles Elends. Es war ihnen tiefstes Bedürfnis, emporzublicken mit treuen Hundeaugen und die starke Hand des göttlichen Vormunds zu fühlen. Heute ist er nicht mehr da. Und fröstelnd vermissen sie etwas. Denn sie sind unfrei. Sie nehmen alles hin, wenn man sie nur verdienen lässt. Und dazu sollen wir Ja sagen. Der Offizier. Es geht ja nicht um den Stand. Angriffe gegen eine Kollektivität sind immer ungerecht. Es geht um den schlechten Geist, der den Stand beseelte und der sich tief in das Bürgertum hineingefressen hatte. Die infernalische Lust, den Nebenmenschen ungestraft zu treten. Die deutsche Lust, im Dienst mehr zu scheinen, als man im Privatleben ist. Wie soll je eine Besserung kommen, wenn wir es jetzt nicht sagen? Der Beamte. Was war das für ein Gespreize mit den Ämtern und Ämtchen? Welche Wonne, wenn einer verfügen konnte? Von allen anderen Dienststellen wurde er unterdrückt. Jetzt durfte er auch einmal. Und dazu sollen wir Ja sagen. Der Politiker. Politik kann man in diesem Lande definieren als Durchsetzung wirtschaftlicher Zwecke mit Hilfe der Gesetzgebung. Die Politik war bei uns eine Sache des Sitzfleisches, nicht des Geistes. Feudale und Händler raufen sich um den Einfluss im Staate, der in Wirklichkeit ihnen beiden unter Führung der Geistigen zukommen sollte. Und dazu sollen wir Ja sagen. Seien wir konkret. Ist schon alles vergessen? Gleiten wir schon wieder in den behaglichen Trott hinüber, in dem Ruhe die erste und letzte Pflicht ist? Beschmutzen wir unser eigenes Nest? Aber einen Augierstall kann man nicht beschmutzen. Und es ist widersinnig, sich auf das zerfallene Dach einer alten Scheune zu stellen und da oben die Nationalhymne ertönen zu lassen. Wir können nicht zu einem Volk Ja sagen, das noch heute in einer Verfassung ist, die, wäre der Krieg zufälligerweise glücklich ausgegangen, das Schlimmste hätte befürchten lassen. Wir können noch nicht Ja sagen. Negativ? Blut und Elend und zertretenes Menschentum, es soll wenigstens nicht umsonst gewesen sein. Lasst uns auch weiterhin Nein sagen, wenn es Not tut. Es kamen die Jahre der Attentate. 1921 wurde Erzberger ermordet. 1922 Rathenau. Beide Minister starben unter den Kugeln nationalistisch verführter junger Leute. Andere Anschläge gelangen nicht, so auf Scheidemann. Oder nur halb, so gegen den Publizisten Maximilian Harden. Die Schuldigen wurden vielfach nur zögernd verfolgt. Oft entkamen sie ins Ausland. Hier stoßen wir auf ein Übel, das tiefer saß als alle anderen. Die alten Beamten aus der Kaiserzeit waren fast sämtlich auf ihren Posten geblieben. So kam es, dass sich Staatsanwälte und Richter unverhohlen gegen den neuen Staat stellten, den sie schützen sollten. Danach sahen die Urteile aus. Tucholsky fand als gelernter Jurist ein besonders wichtiges Objekt seiner Betrachtungen in den wahrhaft verderblichen Methoden dieser Justiz, die grundsätzlich gegen links mit aller Härte, gegen rechts lasch und milde waltete. Dabei konnte er sich auf erwiesene Tatsachen stützen. Der Heidelberger Professor Gumbel stellte 1921 erstmals eine Bilanz auf, die er später mehrfach ergänzte. Sie ergab schon für die ersten beiden Jahre der Republik Folgendes. 314 von Rechtsradikalen begangene Morde wurden geahndet mit 31 Jahren Freiheitsstrafe und einem Urteil auf lebenslanges Zuchthaus. 14 durch Linksradikale verübte Morde dagegen durch 8 Todesurteile und fast 177 Jahre Freiheitsstrafen. Dazu stellte Tucholsky klipp und klar fest, das ist alles Mögliche. Justiz ist das nicht. Ebenso rigoros wie diese Rechtsprechung mit doppeltem Boden deckte die Weltbühne andere Fehler und Sünden des neuen Staates auf. Nicht, weil sie ihn ablehnte, sondern um ihm den schwachen Rücken zu stärken. Doch mit jedem Jahr wurde deutlicher, die Republik wollte gar keine energischen Helfer. Niemals zog sie einen Trennungsstrich zwischen sich und der Vergangenheit. So machten viele sie verantwortlich für alles Unheil, das vom verflossenen System verschuldet worden war. Gerade diesen Zusammenhang hat die Weltbühne genau erkannt und immer wieder dargestellt. Das machte sie verhasst bei den Reaktionären, die längst wieder in Machtstellungen eingerückt waren. Das stempelte die Zeitschrift auch ab als einen Hort unaufhörlicher Unruhe bei den Kräften der Mitte, die von einem Kompromiss zum anderen lavierten. Als die lawinenhaft anschwellende Inflation breite Schichten verarmen ließ und den etablierten Reichtum noch mächtiger machte, sprach Tucholsky von einer Herrschaft der 300.000 Schieber. Darauf hörten wenige. Beschuldigt wurde die Demokratie. Vergeblich focht die Weltbühne gegen die riesigen Abfindungen für die abgedankten Fürsten, die nach langer Auseinandersetzung bezahlt wurden. Sachlich erörtert wurde ein Problem, das die ganze Weimarer Zeit überschattete, die viel zu hohen Reparationen. Sie waren volkswirtschaftlicher Unsinn auch für die Siegermächte. Sie wurden mehrmals herabgesetzt. Eins waren sie nicht, Ursache für den Ruin Deutschlands. Gerade das behauptete ständig die nationalistische Propaganda. Der Schandfriede war auch die wirksamste Hetzparole Hitlers, dessen Münchner Putsch von 1923 lange als lächerliches Zwischenspiel galt, auch in der Weltbühne. Ein immerhin begreiflicher Fehlschluss, zumal ein Jahr später die Geldreform eine trügerische Prosperität einleitete, der die meisten Mitarbeiter mit Recht misstrauten. Der Theatermann Jakobson aber erlebte beglückt den Beginn der berühmten goldenen Jahre Berlins. Berlin war zur Weltstadt geworden. Dort entwickelte sich damals ein glanzvolles Kulturleben. Es gab 2 Dutzend ernstzunehmende Bühnen. Jakobson entfaltete noch einmal seine ursprüngliche Begabung. Seine Kritiken förderten den Aufstieg großer Talente. Für Dutzende anderer mögen die Namen Jessner, Kortner und Bergner stehen. Auch erfasste er, obwohl aus einer ganz anderen Epoche stammend, sofort die Bedeutung Bertolt Brechts. Diesmal im Gegensatz zum Freunde Tucholsky, der den Dichter nie recht mochte. Buch- und Filmkritik, überhaupt das geistige Leben, füllten nun noch einmal viele Spalten der Zeitschrift. Aber Jakobson lenkte sein Blatt nicht etwa ins stille Fahrwasser ästhetischer Genüsse. Im Gegenteil, immer neue zeitkritische Autoren zog er heran. So den erfahrenen Wirtschaftskenner Richard Levinson, der unter dem Namen Morus schrieb. So vor allem Anfang 1926 den als radikalen Demokraten erprobten Karl von Ossietzky. Er durfte, ein einzigartiger Fall, seine glänzend geschriebenen Leitartikel ohne vorherige Begutachtung drucken lassen. So sicher war Jakobson, den rechten Mann gefunden zu haben. Und jetzt kam es zu einigen Veröffentlichungen von ungewöhnlicher Bedeutung. Im Sommer 1925 erhielt Jakobson ein merkwürdiges Manuskript. Es stammte von einem Mann namens Karl Mertens. Als jugendlicher Heißsporn war er den Parolen patriotischer Rattenfänger erlegen und in jene Organisationen eingetreten. Als er zur Einsicht über deren verbrecherische Tätigkeit gelangte, schrieb er seine Erlebnisse nieder. Sachlich unterschied er zwischen verführten, unverbesserlichen Landsknechtsnaturen und dem kleinen Kreis rabiater Verschwörer. Mit Namen und Daten bewies er eine Reihe unvorstellbar brutaler Fememorde an angeblichen Verrätern. Jakobson druckte diese Dokumentation in einer Serie Die Vaterländischen Verbände. Er war sich der besonderen Bedeutung dieser Publikation bewusst. Zu Tucholsky sagte er: Und wenn ich nichts getan hätte als die Aufdeckung der Fememorde, so wäre mir das genug. Doch es kennzeichnete die Schwäche der Republik, dass diese Enthüllungen nichts Entscheidendes bewirkten. Es kam zu einigen Prozessen. Dabei bemühten sich die Hintermänner, ihre Handlanger zu opfern. Und auch da differenzierte die Weltbühne. Mehrfach nahm sie Partei für einzelne verurteilte Verschwörer. Die wahren Schuldigen aber begriffen durchaus, dass sie gemeint waren. Seit damals hörten die Verfahren gegen das Blatt nicht mehr auf. Reichswehr und Justiz bemühten sich immer wieder, die unbequeme, mahnende Stimme zu ersticken. Inzwischen war im Frühjahr 1925 Friedrich Ebert gestorben. Hindenburg kandidierte als Nachfolger. Und die Deutschen wählten in völliger Verblendung den Marschall des Kaiserreichs, der nie ein Hehl aus seiner monarchistischen Gesinnung gemacht hatte, zu ihrem zweiten Staatsoberhaupt. Damals schrieb Tucholsky: Und was nun? Wir dürfen wieder von vorn anfangen. Wir dürfen da anfangen, wo der kaiserliche Hans Wurst im Jahre 1914 aufgehört hat. Denn seitdem hat sich in Deutschland geistig aktiv nichts verändert. Es sei denn zum Schlechten. Die Republikaner aber haben keinen Grund, erstaunt zu sein. Seit Jahren weicht das mutig zurück. Keine Gelegenheit, wo man nicht gekniffen, keine Erniedrigung, die man nicht heruntergeschluckt hätte. Alles, alles, alles hinzugeben und dann nichts dafür nach Hause zu bringen, das ist nicht Realpolitik. Das ist dumm und feige zugleich. Und unehrlich. Damals ging Tucholsky freiwillig in eine halbe Emigration. Monatelang hielt er sich in Paris, später fiel in Schweden auf. Er war, gleich so manchem anderen Satiriker, ein melancholischer Pessimist. Hellsichtig sah er kommende Entwicklungen voraus. Zudem war er davon überzeugt, die deutschen Verhältnisse von außen her schärfer beobachten zu können. Doch er kam häufig zurück, reiste. Auch in der Reichshauptstadt kreuzte er immer wieder auf. Hier schaltet sich der Autor dieser Sendung ein. In jenen Tagen lernte ich Tucholsky kennen und er schickte mich, den jungen, unerfahrenen Skribenten, nach einem langen Gespräch zu Jakobson. Die Redaktion der Weltbühne lag nahe dem Charlottenburger Lietzensee in bescheidenen Parterreräumen. Heute befindet sich dort eine Fleischerei. Eine resolute Dame nahm mich in Empfang, Hedwig Hünicke, damals seit kurzem Sekretärin und von da ab der gute Geist des Hauses, zuletzt dessen Geschäftsführerin. Etwas bänglich betrat ich das Zimmer des Chefs. Dass man ihn allgemein SJ nannte, das wusste ich schon. Hinter dem Schreibtisch saß ein kleiner Mann mit blitzenden Augen, drückte mir die Hand, begann sofort mich auszufragen und nach wenigen Minuten kam zum ersten Mal sein Lachen, dieses helle, unbändige Lachen, unvergesslich allen, die ihn gekannt haben. SJ war ein von Grund auf heiterer Mensch. Er sprühte vor Herzlichkeit. Und jemand hat gesagt, er sei halb Kind, halb Greis gewesen. Eine vortreffliche Mischung. Es passte zu ihm, dass er Mozart innig liebte. Klarheit galt ihm als höchste Tugend. Er forderte sie auch von seinen Mitarbeitern. Ich erfuhr es bald, denn von dieser Stunde an wurde er auch mein Mentor. Und bei ihm erlebte ich, dass man schreiben lernen kann. Auch mir schickte er fortan, wenn er nicht in Berlin war, eng beschriebene Postkarten, bedeckt mit der fetten Schrift, die Tucholsky mit einem persischen Teppichmuster verglichen hat. Punkt für Punkt kritisierte oder lobte er dann jedes abgelieferte Manuskript mit nie ermüdender Geduld. Und so fand ich bei ihm, wie nie sonst im Leben, eine geistige Heimat. Ich bezeuge, was bis heute immer wieder angezweifelt worden ist. Der Weltbühne ging es nicht um Zerstörung aller Werte. Dort rang eine Schar gleichgestimmter, doch keineswegs konformer Geister um Besserung, Änderung, um Rettung dessen, was wohl damals schon verloren war. Wir wussten es nur noch nicht. Anderthalb Jahre lang konnte ich noch für diesen einzigartigen Mann arbeiten. Völlig unerwartet starb er am 2. Dezember 1926, erst 45 Jahre alt. In einem ersten kurzen Nachruf schrieb Tucholsky das, was jeden von uns bewegte. Dies Blatt war sein lebendiges Geschöpf. Er hat uns, Mitarbeiter und Leser, zu seinem Werk bekehrt. Er liebte Deutschland und wusste, dass dessen schlimmste Feinde nicht jenseits, sondern diesseits des Rheines wohnen. Und zwei Jahre später sagte er in Strophen dankbarer Erinnerung: Bei allem, was ich tue und treibe, denke ich an eine starke Hand. Die lenkt mich heute noch, wenn ich schreibe, ob auch der Freund mir je entschwand. Er hat uns vieles hinterlassen, den Dienst am Werk und Schuld und Pflicht. Ich will im Lieben und im Hassen so tun wie er. Stets kann ich's nicht. Ich habe mich oft in Zweifeln still gefragt, was hätte wohl SJ dazu gesagt? Die Weltbühne war verwaist. Wer sollte sie weiterführen? Für kurze Zeit sprang Tucholsky in die Bresche. Doch er wusste selbst, dass er kein Herausgeber war, sondern ein produktiver, eigenwilliger Autor. Nach ein paar Monaten übernahm Karl von Ossietzky die Leitung. Und damit änderte sich so manches. Ossietzky war ein stiller Mann, zurückhaltend im Gespräch, nur zuweilen blitzte sanfte Ironie auf. In seiner äußeren Erscheinung ein unauffälliger Bürger, doch unerschütterlich in seinen Überzeugungen, die er als Soldat im Kriege gewonnen hatte. Er hasste Unrecht und Gewalt, in welcher Form immer sie sich äußern mochten. Etwas aber besaß er nicht. Kurt Hiller hat es später objektiv festgestellt. Die redaktorische Leidenschaft fehlte ihm völlig. Er entdeckte nicht, er regte nicht an, er zog keine Linien. Unter Ossietzky redigierte die Weltbühne gleichsam sich selbst. In einem Punkt aber glich er Jakobsohn. Auch sein Herz gehörte ursprünglich den Musen. Er hat von sich selbst gesagt: Nur die Umstände haben es mit sich gebracht, dass ich entgegen meinen Neigungen im Leben mehr Unfreundliches als Freundliches sagen und tun konnte. Von allen Männern der Weltbühne war er ohne Zweifel der bedeutendste politische Kopf. Eine umfassende Bildung und ein ausgeprägter Stil machten fast jeden seiner wöchentlichen Leitartikel zu einem kleinen Meisterwerk. Man hat gerügt, er habe seine Ziele nicht klar genug erkennen lassen. Dies hängt zusammen mit Ossietzkys vollkommener Unabhängigkeit von Denkschablonen, Richtungen oder gar Parteiprogrammen. Unter seiner lockeren Zügelführung wurden manchmal krasse Unterschiede zwischen den Auffassungen der einzelnen Mitarbeiter sichtbar. Das bedeutete in den kommenden schweren Jahren Stärke und Schwäche des Blattes zugleich, das jetzt auch von den Gegnern immer ernster genommen wurde. Mächtigen Gegnern, wie wir bald hören werden. Als Arena freier kulturpolitischer Diskussionen blieb die Weltbühne weithin anerkannt. Über das Theater berichtete vor allem Alfred Polgar in einer oft dichterisch komponierten Prosa. Bahnbrechend war die Weltbühne durch die Sorgfalt, mit der die Entwicklung des Films beobachtet wurde. Dem Muckertum und der verstaubten Sexualmoral wurde ebenso erbittert der Krieg erklärt wie den Ansätzen zu einer Gesinnungszensur, die in diesen Jahren bemerkbar wurden. Berühmter Fall, die Anklage wegen Gotteslästerung gegen den Zeichner Georges Gross, der Christus am Kreuz mit einer Gasmaske abgebildet hatte. Er wurde freigesprochen. Insgesamt aber überwogen politische Themen alles Übrige mehr und mehr. Ossietzkys Unvoreingenommenheit erwies sich vielfach. So lehnte er Stresemann als bürgerlichen Parteiführer stets ab, unterstützte aber dennoch dessen Friedenspolitik, die Versöhnung mit Frankreich, den Eintritt in den Völkerbund. Führend war die Weltbühne im vergeblichen Kampf gegen den Bau teurer Prestigekriegsschiffe. Als die offizielle Agrarpolitik, statt gesunde bäuerliche Siedlung zu fördern, mit Millionensummen die schlecht bewirtschafteten Großgüter im Osten des Reiches sanierte, begann der erfahrene Experte Dr. Topf vom Berliner Tageblatt unter dem Namen Jan Bargenhusen diese Fehlentwicklung kenntnisreich in der Weltbühne zu durchleuchten. An Gewicht gewannen auch die Beiträge von Morus, besonders seit der alles erschütternden Krise von 1929 und der katastrophal anschwellenden Arbeitslosigkeit. Ossietzky selbst richtete seine Aufmerksamkeit auf das, was er als schlimmste Gefahr für die Zukunft Deutschlands sah, auf die illegale Vermehrung der Rüstung entgegen bindenden Verträgen. Er erkannte, dass sich hinter der Kulisse der Demokratie ein militärisches Geheimregime erfolgreich etablierte. Er griff an. Das brachte ihn und sein Blatt in die Schusslinie der so oft kritisierten Justiz. Um den Zusammenhang des Falles, der sich über Jahre hin entwickelte, zu verstehen, muss zunächst ein anderes Thema berührt werden. Die Haltung Ossietzkys zum Kommunismus. Von seinen Gegnern ist damals und später immer wieder behauptet worden, die roten Hefte seien eben durchaus rot, das heißt in Wahrheit kommunistisch gewesen. Das ist verleumderische Irreführung. Gewiss gab es Mitarbeiter, die dem Kommunismus nicht fernstanden, aber mindestens ebenso viele eingeschworene Feinde jeder Diktatur, auch der Linken. Wie Ossietzky selbst dachte, mögen ein paar Zitate zeigen. 1927 attackierte er die KPD. Die Parteisultane und ihre Paschas steigen und stürzen. Die Janitscharen und Eunuchen bleiben und behaupten sich als Verwalter von Kasse und Kartothek oder als Wächter vor dem Serail der buhlenden Phrasen. 1929 schrieb er über Rosa Luxemburg, das von ihm verehrte Genie der Aufrichtigkeit. Wahrscheinlich wäre auch sie von einer der vielen Zentralen an die Luft gesetzt und ihre Lehre als unleninistisch und unmarxistisch verdammt worden, um einer Führergarnitur Platz zu machen, die mit der natürlichen Auffassungsgabe eines Papageien das in Moskau Vorgesprochene nachplappert. Seit Rosa Luxemburgs Ermordung hatte sich vieles gewandelt. Im Deutschen, wie im russischen Kommunismus. Als es zu Stalins ersten Säuberungen kam, nannte Ossietzky diese Maßnahmen kannibalisch und schrieb 1928: Mag der Genosse noch so tapfer gekämpft haben, erlaubt er sich eine Abweichung von der vom Heiligen Synod der Dritten Internationale zur Zeit als orthodox erklärten Lehre, läuft er Gefahr, nach Sibirien verschickt zu werden, wie Trotzki, Radek und die anderen. Und 1930 zog er Bilanz. Der Kapitalismus ist in Russland gründlich ausgerottet. Nicht so der Zarismus, dessen Methoden noch eine gespenstische, aber gefährliche Existenz führen. Gefährlich erschienen sie dem radikalen Demokraten, dem Pazifisten, aus einem besonderen Grund. Längst wurde gemunkelt über bedenkliche Beziehungen zwischen der Sowjetarmee und deutschen Militärs, die mit Hilfe östlicher Gönner die offiziell verwehrte Aufrüstung Deutschlands voranzutreiben strebten. Schon im Februar 1928 schrieb Ossietzky: Die Rote Armee ist nicht der Revolver in der Faust des internationalen Proletariats, sondern in erster, zweiter und dritter Linie das Instrument des russischen Staates, der, wie bekannt, auch eine so absonderliche Schlafkameradin wie die deutsche Reichswehr nicht verschmäht hat. Ein Jahr später erschien dann der Artikel »Windiges aus der deutschen Luftfahrt«, verfasst von dem Sachkenner Walter Kreiser. In der Weltbühne nannte er sich Heinz Jäger. Eine Kritik an den Etatmethoden des Reichsverkehrsministeriums. Bei der staatlich subventionierten zivilen Lufthansa gäbe es getarnte militärische Erprobungsabteilungen. Dort würden Kampfflugzeuge entwickelt. Der Schlusssatz lautete: Aber nicht alle Flugzeuge sind immer in Deutschland. Dieser Satz besonders bot den Vorwand für das Verfahren wegen Landesverrats, das auf Antrag des Reichswehrministeriums in Gang gebracht wurde. Die Ermittlungen und Vernehmungen zogen sich mehr als 2 Jahre lang hin, denn der Anlass erschien denkbar ungeeignet. Die von Kreiser Jäger erörterten Dinge waren öffentlich im Reichstag behandelt, in dessen Protokollen gedruckt worden. Deshalb erklärte die Weltbühne mit Recht, der Fall sei für die Publizistik von grundlegender Bedeutung. Während der langen Vorbereitungszeit gab es in Deutschland eine spürbare Entwicklung nach rechts. Hitler trat immer herausfordernder auf. 1930 wurden über 100 Nationalsozialisten in den Reichstag gewählt. Reichskanzler Brüning, ohne klare Mehrheit im Parlament, regierte mit Hilfe von Notverordnungen. Und die Millionenzahl der Arbeitslosen stieg unaufhaltsam. Vor diesem Hintergrund kam es endlich zum Prozess vor dem Leipziger Reichsgericht. Am 23. November 1931 wurden Ossietzky und Kreiser zu je 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Blatt und Herausgeber wurden mit einem Schlage weltbekannt. Unmittelbar nach dem Spruch schrieb Ossietzky: Wer, wie der Schriftsteller, an die immaterielle Kraft des in die Welt hinausgeschleuderten Wortes glaubt, der wird also nicht jammern, wenn dieses, Körper geworden, als Gummiknüppel oder Stahlmantel oder Gefängnishaft wieder auf ihn zurückprallt. Wir stehen an einem schicksalsvollen Wendepunkt. In absehbarer Zeit schon kann der offene Faschismus ans Ruder kommen. Republikaner, Sozialisten und Kommunisten, in den großen Parteien organisierte und versprengte, lange werdet ihr nicht mehr die Chance haben, eure Entschlüsse in Freiheit zu fassen. Die Zeit der isolierten Aktionen geht zu Ende. Der Bürgerkrieg der Sozialisten wird seinen eifrigsten Kombattanten plötzlich fragwürdig. Diese letzte Wendung hätte Ossietzky vor dem Vorwurf bewahren müssen, der seither und bis heute immer wieder erhoben wurde. Er habe nun doch offen mit dem Kommunismus paktiert. Er tat etwas ganz anderes. Er appellierte an den Abwehrwillen aller, auch der Kommunisten. Vergebens, wie sich zeigen sollte. Man mag das utopisch nennen. Es war die Utopie eines militanten Demokraten. Mit der Aufforderung zum Strafantritt ließ man sich wiederum Zeit. Kreiser flüchtete nach Frankreich und veröffentlichte dort gewissenlose Hetzartikel in chauvinistischen Blättern. Mancher hätte gern gesehen, wenn Ossietzky ihm gefolgt wäre. Von einer erstaunlichen Begegnung berichtet Walter Mehring, seit langem Mitarbeiter der Weltbühne, durch seine Chansons kaum weniger bekannt als Tucholsky. Es wurde ein hoher Offizier der Reichswehr ihm angemeldet und Ossietzky sagte, ich lasse den Herrn bitten, dieser Herr der Reichswehr war etwas verblüfft, noch einen anderen da zu finden und sagte, ich habe ein vertrauliches Gespräch mit Ihnen zu führen. Bitte, sagte Ossietzky, das ist mein Kollege und Mitarbeiter Walter Mehring, Sie können vor ihm so offen reden wie vor mir. Es zögerte etwas, dieser Herr Offizier, und sagte, ja, Herr von Ossietzky, Sie sind doch wahrscheinlich von den Ereignissen, das hieß also von seiner Verurteilung, etwas mitgenommen. Es wäre doch sehr gut, wenn Sie eine kleine Erholungsreise antreten könnten, zum Beispiel nach der Schweiz. Und zog aus der Tasche einen Pass hervor und sagte, bitte, hier ist Ihr Pass, der ja Ossietzky vorher abgenommen worden war und bereits visiert. Visiert heißt nach den damaligen Bestimmungen, Devisenbestimmungen, da waren diese Notverordnungen, dass man nur ausreisen durfte, wenn man also, glaube ich, 500 Mark bezahlt hat. Und Ossietzky lächelnd schob den Pass beiseite, der Herr Offizier sehr förmlich, nahm ihn wieder an sich und steckte ihn ein. Daraufhin gingen Ossietzky und ich in das kleine Café, in dem Ossietzky immer nachher Freunde zu empfangen hatte, hinunter. Ossietzky sagte erst kein Wort und dann sagte er zu mir, jetzt sollen die Herren, die mir diese Gefängnissuppe eingebrockt haben, auch selber auslöffeln. Ich fragte Ossietzky, kennen Sie den Herrn, der bei Ihnen war? Und er sagte, es ist Herr von Schleicher. Ossietzky blieb also. Der Winter verging und fast das halbe Jahr 1932. Hindenburg wurde zum zweiten Mal als Präsident gewählt. Nicht zuletzt, dank der Katastrophentaktik der Kommunisten, die Thälmann als eigenen Kandidaten aufstellten. Ossietzky sagte dazu, die KPD setzt ihre lärmende Untätigkeit fort und verhindert damit ernsthafte Aktionen. Im Hintergrund zog General Schleicher, der das Ohr Hindenburgs hatte, die Drähte. Brüning wurde durch den reaktionären, bis dahin unbekannten Herrn von Papen ersetzt. 10 Tage später musste Ossietzky ins Gefängnis Berlin-Tegel. Viele Freunde begleiteten ihn dorthin. Am selben 10. Mai 1932 stand in der Weltbühne sein berühmter Aufsatz Rechenschaft. Die umfassende Darstellung seines Falles und darüber hinaus eine klassische Analyse deutscher Miseren. Daraus einige Sätze. Ich gehe nicht aus Gründen der Loyalität ins Gefängnis, sondern weil ich als Eingesperrter am unbequemsten bin. Wenn man den verseuchten Geist eines Landes wirkungsvoll bekämpfen will, muss man dessen allgemeines Schicksal teilen. Wer in den moralisch trübsten Stunden seines Volkes zu opponieren wagt, wird immer bezichtigt werden, das Nationalgefühl verletzt zu haben. Das Reichsgericht hat mir die Überzeugung abgesprochen. Es hat sich auf die allgemeine Diffamierung beschränkt, ohne sich über die Gründe näher zu erklären. Nur ein Moment fesselte aufs Lebhafteste, dass ich unmittelbar nach dem Kriege etwa ein Jahr lang Sekretär einer pazifistischen Gesellschaft gewesen bin. Ich hätte hinzufügen können, dass ich seit meiner Trennung von den organisierten Pazifisten mich ganz dem großen Umschmelzungsprozess der Zeit anvertraut und mir eine besonders profilierte Stellung errungen habe, dass mein Verstand sich noch immer zu der heute so verschmähten Demokratie bekennt, während mein Herz unwiderstehlich dem Zuge der proletarischen Massen folgt, nicht dem in Doktrinen eingekapselten Endziel, sondern dem lebendigen Fleisch und Blut der Arbeiterbewegung, ihren Menschen, ihren nach Gerechtigkeit brennenden Seelen. Das hätte ich sagen können. Aber wozu? Ein Blick auf diese Gesichter bannte die Zunge. Abgestempelt war ich ja doch. Aber im Gegensatz zu den Kommunisten glaube ich nicht, dass erst die proletarische Revolution Remedur schaffen kann. Ossietzky wiederholte, was er Monate vorher geschrieben hatte. Deutschland ist ohne freiheitliche Tradition. Ihm fehlt das wirkliche Bürgerbewusstsein. Ihm fehlt der Stolz des Zivilisten gegenüber der Uniform. Und er fuhr fort? Alles das gehört zum Hintergrund unseres Prozesses, den wir juristisch verloren haben, den wir aber einmal vor einer anderen Instanz politisch gewinnen werden. Während Ossietzkys Haft übernahm Helmut von Gerlach die Leitung des Blattes, unterstützt durch den jungen Walter Karsch. Im Sommer und Herbst 1932 begann die Agonie der Weimarer Republik. Kommunisten und Nationalsozialisten lieferten einander blutige Straßenschlachten. Die SA war verboten, dann wieder erlaubt. Eine Wahl folgte der anderen. Papen hatte nur eine winzige Minderheit im Reichstag. Auch er regierte mit dem Notstandsparagraphen. Hitler verlor im Herbst erstmals Stimmen. Seine Partei blieb aber weitaus die stärkste. Anfang Dezember stürzte Schleicher seinen Strohmann Papen und übernahm selbst den Kanzlerposten. Sein Versuch, die Nationalsozialisten zu spalten, schlug fehl. Aktionen für eine Begnadigung Ossietzkys blieben, obwohl von vielen bedeutenden Leuten unterstützt, erfolglos. Dann halfen ihm paradoxerweise die Nazis. Sie wollten ebenso wie die Kommunisten ihre verhafteten Anhänger frei bekommen. Eine Weihnachtsamnestie des Reichstags kam auch Ossietzky zugute. Sofort nahm er die Arbeit wieder auf. Wieder forderte er die Sammlung aller gegen Hitler. Vergebens. Es war zu spät. Am 30. Januar 1933 wurde Hitler Kanzler. Niemand hatte mehr für die wankende Republik gefochten. Ossietzky tat das noch immer. Mit seinem ganzen stilistischen Glanz. Doch im Grunde voller Verzweiflung. Er wusste, was kommen würde. In einer der letzten Nummern schrieb er den berühmt gewordenen Satz: Wenn die Menschen nicht mehr fragen dürfen, dann werden die Dinge fragen. Dann kam der 27. Februar. Was sich an diesem Tag ereignete, soll wieder Walter Mehring berichten. Am Sonntag, den 26. Februar, meldete sich bei mir ein Herr des Auswärtigen Amtes an, den ich flüchtig kannte, und sagte: Wie verabredet komme ich heute Abend zu Ihnen? Ich war aber nicht verabredet, begriff also, dass er mir etwas Besonderes mitteilen wollte. Das Erste, was er mir sagte, war: Sie leben doch in Paris. Wollen Sie nicht wieder nach Paris jetzt zurückkehren? Meine Mutter, die dabei war, fragte: Wie lange willst du bleiben? Und dieser Herr sagte, ich würde schätzen, so 10 bis 15 Jahre. Ich hatte also nun verstanden, dass eine Gefahr vorlag, und er hatte mir angedeutet: Wir wissen nur eines, es wird in der nächsten Woche eine Provokation stattfinden von der Nazi-Seite, welcher Art wissen wir noch nicht. Ich fragte ihn, soll ich das auch Ossietzky mitteilen? Er sagte zu mir, ich habe Ihnen schon zu viel gesagt. Wenn ich es Ihnen sage, wird es wohl Ossietzky in der ersten Linie betreffen. Am nächsten Morgen, also am 27. Februar, saß ich bei Ossietzky und teilte ihm das mit. Da trat Herr Helmut von Gerlach ein. Ossietzky sagte, Mehring hat mir eben mitgeteilt, wir müssen nun alle weg. Gerlach antwortete: Fröhliche Reise ins Ausland, ich bleibe. Und Ossietzky sagte daraufhin, dann bleibe ich auch. Ich hatte das Glück, dass am Spätnachmittag in meiner Abwesenheit die SA mit einem Schutzhaftbefehl im Hause meiner Mutter mich suchte. Ich also gewarnt war das zweite Mal und den Abendzug nach Paris besteigen konnte. Da kam die alarmierende Nachricht vom Reichstagsbrand. Herr von Gerlach hatte einen Herzanfall, wurde zu einem Arzt gegenübergeschafft, der ihn dann nachher ins Ausland schaffte. Ossietzky blieb noch, kehrte nach Hause zurück und wurde selbstverständlich sofort verhaftet. Das Ende war gekommen. Ossietzky wurde ins KZ gebracht und jahrelang systematisch zugrunde gerichtet. 1936 rettete die Zuerkennung des Friedensnobelpreises für 1935 den schwer Lungenkranken noch einmal. Das Regime wagte nicht, den nun Weltberühmten umzubringen. In scheinbarer Freiheit, doch streng bewacht, lebte er noch anderthalb Jahre. Am 4. Mai 1938 starb er. Kurt Tucholsky war ihm im Dezember 1935 vorangegangen. In Schweden beendete er, tief verzweifelt über alles, was er aus Deutschland erfuhr, freiwillig sein Leben. In einem seiner letzten Briefe hatte er gesagt: Die Welt, der wir angehört haben, ist tot. Man muss das mit Anstand zu tragen wissen. Aber heute sind Tucholskys Bücher in Millionen von Exemplaren verbreitet. Sie werden vor allem von jungen Menschen gelesen und verstanden. Seine Welt ist nicht tot. Aber sie musste durch ein Meer von Blut und Qualen gehen, bis sie wieder auftauchte. Und gefährdet ist sie auch heute noch. Wir wissen es. Die Weltbühne aber ging am 7. März 1933 unter. Was während der ersten Hitlerjahre in Prag so hieß, was sich heute in Ost-Berlin so nennt, das hat mit dem alten Blättchen nichts gemein als den Namen. Ja, hier wurde nun die Historie der Zeitschrift in großen Umrissen vorgeführt. War das eine blind begeisterte Apologie? Gewiss bin ich als alter Mitarbeiter Partei. Immerhin, ich habe versucht, auch manche Fehler und Irrtümer nicht zu verschweigen. Im Nachhinein ist jeder klüger. Doch meine ich, dass diese Einschränkungen die Bedeutung der Weltbühne nicht mindern. Sie war mehr als nur ein Organ der intellektuellen Linken. So wurde sie vor ein paar Jahren abgestempelt in einer fleißigen, kenntnisreichen Monographie von Alf Enseling. Das trifft nicht die ganze Wahrheit. Ich wage zu behaupten, die Menschen, die sich um diese Zeitschrift scharten, waren alles in allem etwas weniger blind und töricht als die meisten Zeitgenossen. Das machte sie unbequem, das machte sie bei vielen verhasst. Aber hat die Weltbühne wirklich den Staat von Weimar untergraben? Im Gegenteil, sie hat die tödlichen Krankheiten der ersten deutschen Demokratie frühzeitig erkannt und nach Kräften zu heilen gesucht. Gewiss oft mit drastischen Mitteln. Es sieht so aus, als bestehe auch heute ein Bedarf an solchen Mitteln. Und gäbe es die Weltbühne noch, lebte Ossietzky, dann könnte er wie einst seine mahnende Stimme erheben. Die Gleichgültigkeit der Massen am politischen Betrieb ist unbeschreiblich. Und was wäre selbst das bisschen Konsolidierung, auf das immer so stolz gepocht wird, ohne die spornende und peitschende Kraft verhöhnter und gemiedener Außenseiter? Alles musste erkämpft werden, gegen die kompakte Mehrheit. NDR 3 Radioarchiv. Tondokumente zum Wiederhören. Wir brachten Die Weltbühne, Schicksal einer Zeitschrift. Ein Feature von Axel Eggebrecht aus dem Jahr 1968. Die Sprecher waren Ernst Friedrich Lichtenecker, Georg Eilert, Günter Schramm, Hans-Günter Martens, Achim Gerz und der Autor. Regie Wolfgang Schwade. Redaktion Hanjo Kesting. Im nächsten Radioarchiv am kommenden Freitag hören Sie das musikalische Selbstporträt des Sängers Hans Hotter.